Das Mikrofon, meine Damen und Herren, ist zwar eingeschaltet, doch der Hauptheld dieser Geschichte, der Textilreisende Alfredo Traps, ist noch nicht anwesend. Wir sind denn auch bestürzt. Das Hörspiel Die Panne beginnt gleich mit einer technischen Panne. Wir erwarten unseren Zeitgenossen in der Nähe einer Garage am Rande eines kleinen Dörfchens irgendwo in Mitteleuropa. Geduld, seine rote Limousine ist in der Ferne schon zu sehen. In wenigen Augenblicken dürfte das Spiel beginnen. Augenblicke, die ich gewissermaßen illegal ausnützen möchte, mich vorzustellen. Ich bin nämlich, nun, es ist peinlich, das zugeben zu müssen, ich bin nämlich der Autor dieser Geschichte, persönlich. Und ich soll einige Worte zu dieser meiner Geschichte sagen, auch das ist peinlich. Nun, wie Sie aus dem Titel folgen können, handelt es sich um eine Panne. Wie ist dies zu verstehen? Ganz einfach. Alfredo Traps, der mit seinem Wagen immer näher rückt, eifrig mit seinen Affären beschäftigt, wird eben an der Stelle, an der wir uns nun befinden, eine Panne haben. Eine harmlose Panne. Sein Wagen wird stehen bleiben. Das ist alles. Vorerst. Die Geschichte fängt harmlos an, alltäglich, gewöhnlich, um freilich nicht ganz so harmlos weiterzugehen. Das kann ich nicht leugnen. Die Geschichte wird bedenklich, der Vorfall leicht schauerlich, moralisch Anfechtbares kommt zur Sprache, Groteskes allen in allem. Und deshalb spreche ich zu Ihnen. Denn es ist mir ein Anliegen, dass Sie meine Geschichte auch richtig hören. Und zuhören ist keine geringe Kunst, auch mir zuhören nicht. Denn die Geschichte, die ich erzähle, handelt nicht nur von einer Panne, sondern ist selber eine Panne, um es ganz ehrlich zu sagen. Mein Pech. Ich wollte eine lustige Geschichte erzählen, da stellte mir die Welt gewissermaßen ein Bein. Allein aus dem Grunde, weil wir sie, die Sie zuhören, ich, der ich erzähle, in derselben schmerzlichen Welt lebe. Es scheint nur so, dass ich oft Schabernack mit meinen Hörern treibe. Der Schabernack liegt nicht bei mir, er haftet dem Materiale an, mit dem ich arbeite, arbeiten muss, an unserer Welt, die oft bösen Schabernack mit uns treibt. Doch still, da kommt er angesaust in seinem roten Luxuswagen und schon habe ich wieder Pech. Auch Traps hält einen Monolog, so dass sich zu allen Pannen noch eine künstlerische Panne gesellt. Welches Stück der Welt fängt gleich mit zwei Monologen an? Unnachsichtlich. Unnachsichtlich. Dem drehe ich den Hals um. Rücksichtslos. Rücksichtslos gehe ich nun vor. Der soll was erleben. Dieser Herr Wildholz. Wird sich wundern. Kein Pardon, keine Gnade. Meint wohl, ich sei bei der Heilsarmee. 5% will er mir abknüpfen. 5%! Ich rieche den Braten. Ein Glück, dass es mit dem Stürler klappte. Das ist ein Gewinnchen. Den habe ich schön hereingelegt. Nanu, was ist denn auf einmal mit dem Wagen los? Steht. Nichts zu machen. Wenigstens eine Garage da drüben. Hey, sieh da! Was ist denn? Weiß der Teufel, wollte eben diese kleine Steigung nehmen, da rührt sich mein Studebaker nicht mehr von der Stelle. Lassen Sie sehen. Aha. Eine größere Reparatur? Will ich meinen. Morgen früh um 8 können Sie den Wagen wieder haben. Morgen erst? Schließlich nach 6 Uhr Abend. Weit bis zum Bahnhof? Halbe Stunde. Kann man im Dorf übernachten? Fragen Sie im Bären nach. Na gut. Guten Abend. Guten Abend, der Herr. Nimmt mich nur Wunder, was dem Motor fehlt. Was verstehe ich schon davon? Garagisten ist man ausgeliefert wie einst den Raubrittern. Der Bären, aha. Der Dicke da ist wohl der Wirt. Zimmer frei. Tut mir leid, alles besetzt. Der Kleinviehzüchterverband tagt. Noch andere Gasthöfe im Dorf? Auch von den Kleinviehzüchtern besetzt. Doch gehen Sie mal zu Herrn Werge in der Weißen Villa. Die Dorfstraße geradeaus und dann links, der nimmt Gäste. Danke. Das Dorf scheint angenehm zu sein. Kirche, Dorfeiche. Einfamilienhäuschen. Wohl von Rentnern und pensionierten Beamten aus der Stadt. Bauernhäuser. Solide, proper. Sogar die Misthaufen sorgfältig geschichtet. Die Mühe, die sich die Leute geben. Kühe, das auch noch. Naja, eben auf dem Lande. Schöner Sommerabend. Die Sonne noch hoch am Himmel. Morgen der längste Tag. Vielleicht gibt es was zu erleben. Manchmal ganz nette Mädchen anzutreffen in so einem Nest. Eine Luise, eine Katrin. Wie neulich in Großbistringen war eine tolle Nacht. Evchen hieß sie. Aha, die Villa. Von Buchen und Tannen umgeben. Ein größerer Garten davor. Na, schön. Gegen die Straße hin Obstbäume. Gemüsebeete. Überall Blumen. Komisch, dass die hier Gäste nehmen. Scheint eine Art Pension zu sein. Leute, die Moneten bitter nötig haben. Niemand zu sehen. Kieswege. Hallo. Was wünschen Sie? Herr Werge? Bin ich. Mein Name ist Traps, Alfredo Traps. Erfreut. Es wurde mir gesagt, man könne bei Ihnen übernachten. Habe eine Panne. Kann man. Wie viel verlangen Sie denn? Nichts. Nichts? Na, hören Sie, Sie scheinen wohl der Weihnachtsmann persönlich zu sein. Treten Sie näher. Kommen Sie in die Veranda. Psst. Da ist ja einer. Höchste Zeit. So ein Glück. Scheint ein Fabrikant zu sein. Unsinn. Ein Geschäftsreisender. Fein. Oh, ich störe wohl. Sie stören gar nicht. Ich bin allein. Mein Sohn befindet sich in den Vereinigten Staaten. Da bin ich froh, hin und wieder einen Gast zu beherbergen. Guten Abend. Aber Sie haben ja schon Gäste. Freunde, pensioniert wie ich selber. Hergezogen ins Dorf des milden Klimas wegen. Wir halten einen kleinen Herrenabend ab. Mit Abendessen. Ich lade Sie ein, mitzumachen. Mitmachen? So eine Gastfreundschaft gibt es doch überhaupt nicht mehr. Ist ja wie im Märchen. Darf ich vorstellen? Ein pensionierter Staatsanwalt. Mein Name ist Zorn. Sehr erfreut. Ein pensionierter Rechtsanwalt. Gestatten, Kummer. Habe das Vergnügen. Herr Pile, ein pensionierter, naja. Angenehm. Fein. Das ist Herr Traps, Simon. Er übernachtet hier. In welchem Zimmer denn, Herr Werge? Aber Simon, das müssen wir doch erst herausbringen. Verstehe. Unsere Gäste, Herr Traps, kommen nämlich je nach ihren Eigenschaften in das hierzu bestimmte Zimmer. Originelle Idee. Wünschen Sie etwas Wermut? Gerne. Mit einem Schuss Gin? Ich weiß gar nicht, womit ich das alles verdient habe. Sie erweisen uns nämlich durch Ihren Besuch einen Dienst. Einen Dienst? Ja. Wir möchten diesen Abend ein Spielchen veranstalten. Und da wäre es uns eine große Freude, wenn Sie mitmachen wollten. Gerne. Was ist es denn für ein Spiel? Ein etwas sonderbares Spiel. Verstehe. Die Herren spielen um Geld. Da bin ich mit Vergnügen dabei. Nein, das ist nicht unser Spiel. Nicht? Es besteht darin, dass wir des Abends unsere alten Berufe spielen. Ihre alten Berufe? Wir spielen Gericht. Direkt unheimlich. Von so einem Spiel habe ich noch nie gehört. Im Allgemeinen nehmen wir die berühmten historischen Prozesse durch. Den Prozess Sokrates, den Prozess Jesus, den Prozess Jeanne d'Arc, den Prozess Dreyfus, auch den Brand des Reichstagsgebäudes. Oder wir laden verschiedene geschichtliche Persönlichkeiten vor. So haben wir gestern Friedrich den Großen für unzurechnungsfähig erklärt und in Gewahrsam genommen. Das ist ja wirklich ein eigenartiges Spiel. Fein, nicht? Am schönsten ist es natürlich, wenn wir am Leben Material spielen. Kann ich mir denken. Deshalb haben Gäste hin und wieder die Freundlichkeit, sich uns zur Verfügung zu stellen. Das versteht sich doch von selbst. Sie brauchen aber nicht mitzuspielen, mein lieber Herr Traps. Natürlich spiele ich mit. Oh, einen Whisky oder einen Wodka? Whisky. Zigarette? Dankeschön. Feuer? Habe selber. Dönhill, Geschenk von meiner Frau. Was nun Ihre Rolle betrifft, sehr geehrter Herr Traps, so ist sie nicht schwer zu spielen. Jeder Stümper ist dazu fähig. Da bin ich aber neugierig. Den Richter, den Staatsanwalt und den Verteidiger haben wir schon. Es sind dies ja auch Posten, bei denen eine Kenntnis der Materie und der Spielregeln notwendig ist. Nur die Rolle eines Angeklagten ist unbesetzt. Doch sind Sie in keiner Weise etwa gezwungen, mitzuspielen. Ich will dies noch einmal betonen. Was soll ich denn für ein Verbrechen begangen haben? Ein unwichtiger Punkt, mein Freund. Ein Verbrechen lässt sich immer finden. Da bin ich aber gespannt. Herr Traps, da Sie sich nun entschlossen haben, mitzuspielen, muss ich mit Ihnen ein ernstes Wörtchen reden. Mit mir? Ich bin schließlich Ihr Verteidiger. Das ist lieb von Ihnen. Kommen Sie, wir wollen im Speisezimmer den Porto probieren, den es hier gibt. Er ist sehr alt. Den müssen Sie kennenlernen. Ein schönes Speisezimmer, nicht wahr? Der große runde Tisch aufs Festlichste gedeckt. Stühle mit hohen Lehnen. Dunkle Bilder an den Wänden. Echt antik. Nicht so verrücktes Zeug, wie man heute malt. Durch die offenen Fenster flimmert der Abendschein. Dringt das Gezwitscher der Vögel. Kommen Sie, kommen Sie. Das ist noch eine gemütliche Stimmung, noch heimelige Poesie. Da wollen wir zwei Gläschen mit Porto füllen und anstoßen. Vortrefflich. Nicht wahr? Also, es ist am besten, Sie vertrauen mir Ihr Verbrechen gleich an. So kann ich garantieren, dass wir beim Gericht auch durchkommen. Der lange, hagere Staatsanwalt mit seinem Monokel ist zwar schon gegen 90, doch immer noch im Besitze seiner geistigen Kräfte. War eine weltberühmte Kapazität einstens. Und dann ist der Gastgeber auch sehr streng und vielleicht sogar pedantisch als Richter. Sie sehen, die Situation ist nicht ungefährlich. Trotzdem aber gelang es mir, die meisten Fälle durchzubringen. Nur einmal bei einem Raubmord ist wirklich nichts zu retten gewesen. Aber ein Raubmord kommt bei Ihnen wohl nicht in Frage. Oder doch? Na, hören Sie mal, sehe ich wie ein Verbrecher aus? Sie fühlen sich unschuldig. Bin ich auch. Nun gut. Vor allem überlegen Sie sich jedes Wort. Plappern Sie nicht vor sich hin. Sonst sehen Sie sich zu einer langjährigen Zuchthausstrafe verurteilt, ohne dass noch zu helfen wäre. Willig. Ein vergnügliches Gesellschaftsspiel, muss ich schon sagen. Ah, da kommen die Übrigen. Setzen wir uns an den Tisch. Simon will servieren. Na? Was gibt es denn? Schildkrötensuppe. Fein. Gesegnete Mahlzeit. Nun, Angeklagte, was haben Sie vorzuweisen? Ich hoffe, einen schönen staatlichen Mord. Ich muss protestieren, lieber Staatsanwalt. Mein Klient ist ein Angeklagter ohne Verbrechen. Eine Rarität in der Justiz. Er ist unschuldig, vollkommen unschuldig. Nanu. Unschuldig? Hä? Ist noch nie vorgekommen. Müssen wir untersuchen. Was es nicht geben kann, gibt es nicht. Nur zu, Herr Staatsanwalt. Forellen, meine Herren, und dazu einen leichten, spritzigen Neuchâteler. Forellen, meine Lieblingsvorspeise. Fein. Ihr Alter, Herr Traps? 38. Ihr Beruf? Generalvertreter. Schön. Erlitten eine Panne, nicht wahr? Zufällig, zum ersten Mal seit einem Jahr. Ah, und vor einem Jahr? Nun, da fuhr ich noch den alten Wagen, einen Citroën 1939. Doch jetzt besitze ich einen Studebaker, rotlackiertes Extramodell. Studebaker? Ei, interessant. Und erst seit kurzem? Waren wohl vorher nicht Generalvertreter? Ein simpler, gewöhnlicher Reisender in Textilien. Konjunktur. Wünschen daher ausgelassene Butter zur Forelle oder Mayonnaise? Mayonnaise. Noch einmal, Herr Traps, passen Sie auf. Jede der Fragen des Staatsanwaltes hat ihre heimliche Bedeutung. Meine Herren, ich muss sagen, dass ich bis jetzt die Abende in der Schlaraffia für das Komischste gehalten habe, was ich so kenne. Doch dieser Herrenabend ist noch ulkiger. Ach, Sie sind ja der Schlaraffia? Aufschlussreich. Wie ist denn Ihr Spitzname dort? Marquis de Casanova. Fein. Darf von Ihrem Spitznamen auf Ihr Privatleben geschlossen werden? Brüsseler Salat, bitte. Lieber Herr Staatsanwalt, nur bedingt. Ich bin schließlich strengstens verheiratet und Vater von 4 Kindern. Noch ein Gläschen Neuchâteler? Schmeckt riesig. Lieber Herr Traps, hätten Sie vielleicht die Güte, der hier versammelten Runde Ihr Leben in kurzen Zügen bekannt geben zu wollen? Da wir ja beschlossen haben, über Sie als unseren lieben Gast und Sünder zu Gericht zu sitzen und Sie womöglich auf Jahre hinaus zu verknurren, so ist es nur angemessen, Näheres, Privates, Intimes zu erfahren. Weibergeschichten werden möglich gesalzen und gepfeffert. Ja, bitte erzählen. Erzählen. Einmal haben wir einen Zuhälter am Tisch gehabt, Herr Traps. Der hat die spannendsten und pikantesten Geschichten aus seinem Metier erzählt und ist zu alledem nur mit 4 Jahren Zuchthaus davongekommen. War fein. Was gibt es schon von mir zu erzählen? Führe ein alltägliches Leben, meine Herren. Ein kommunes Leben, wie ich gleich gestehen will. Prost. Prost. Prost. Champignon à la crème, meine Herren, und dazu einen Châteauneuf du Pape. Fein. Nun, Herr Traps, die besinnliche Stimmung für Ihre Lebensgeschichte ist vorbereitet. Also, eine harte Jugend habe ich durchgemacht. Mein Vater war Fabrikarbeiter. Ein verbitterter, freudloser Mann, der sich um mich nie kümmerte. Die Mutter Wäscherin, früh verblüht. Nur die Primarschule durfte ich besuchen. Nur die Primarschule. Interessant. Nur die Primarschule. Haben sich aber mit Leibeskräften heraufgearbeitet, mein Verehrter. Das will ich meinen. Noch vor 10 Jahren war ich nichts als ein Hausierer. Zog mit einem Köfferchen von Haus zu Haus. Harte Arbeit. Tippeln, übernachten in Heuschobern, zweifelhaften Herbergen. Von unten fing ich an in meiner Branche. Ganz von unten. Und jetzt, meine Herren, wenn Sie mein Bankkonto sehen. Ich will mich nicht rühmen, aber hat einer von euch einen Studebaker? Seien Sie doch vorsichtig. Wie ist denn das gekommen? Passen Sie auf und reden Sie nicht zu viel. Was meinen Sie, Herr Verteidiger? Aufpassen. Ich habe die Alleinvertretung der Hephaeston auf diesem Kontinent übernommen. Hephaeston? Mir schleierhaft, was dies sein soll. Und doch sind Sie nahe daran, verehrter Gastgeber und Richter. Sie sagen selbst schleierhaft. Wenn es heute Nylon, Perlon, Myrlon gibt, Kunststoffe, von denen das Hohe Gericht doch wohl hörte, so gibt es auch Hephaeston, die Königin der Kunststoffe. Unzerreißbar, durchsichtig, doch dabei gerade für Rheumatiker eine Wohltat, ebenso verwendbar in der Industrie wie in der Mode, für den Krieg wie für den Frieden, der vollendete Stoff für Fallschirme und zugleich die pikanteste Materie für Nachthemden schönster Damen, wie ich aus eigener Forschung weiß. Oho, aus eigener Forschung. Fein. Kalbsnierenbraten, Artischocken und ein wohltemperierter Saint-Julien-Médoc 1927. Ein Festessen. Ja, das will ich meinen. Unser Gastgeber kauft selber ein, der alte Gnome und Gourmet. Doch, wie steht es nun mit Ihnen? Untersuchen, durchleuchten, durchforschen wir Ihren Fall weiter. Wie kamen Sie beruflich zu einem so lukrativen Posten? Aufpassen, jetzt wird's gefährlich. Tja, das ist nicht leicht gewesen. Habe zuerst Gygax besiegen müssen. Und das war eine harte Arbeit. Ei. Und Herr Gygax? Wer ist denn das wieder? Mein früherer Chef. Aha. Donnerwetter. Der Bordeaux scheint großartig zu sein, nach dem Bouquet zu schließen. Nun, verehrtester, Herr Gygax befindet sich wohl? Der ist letztes Jahr gestorben. Sie sind wohl verrückt geworden. Gestorben. Da hätten wir unseren Toten aufgestöbert. Und das ist schließlich die Hauptsache. Meine Herren, auf diesen Fund hin wollen wir den Saint-Julien Médoc gutieren. Großartig. Fein. Nun also zu unserem Toten, der sich am Horizonte zeigt. Vielleicht lässt sich da gar ein Mordchen aufweisen, das unser lieber Traps begangen haben könnte. Zu seiner und zu unserer Freude. Muss bedauern, meine Herren, muss bedauern. Geben wir es nicht auf. Rekapitulieren wir. Herr Gygax ist vor einem Jahr gestorben. Vor 8 Monaten. Nachdem Sie seinen Posten erhalten haben? Kurz vorher. Ei. Und woran ist er denn gestorben? Eine Herzgeschichte. Schön. Sehr schön. Unvorsichtig, Traps. Unvorsichtig. Glauben Sie mir, ich habe meine Erfahrung. Gerade aus Herzgeschichten dreht einem der Staatsanwalt oft einen Strick. Wie alt ist denn der Verewigte geworden, lieber Herr Traps? 52. Blutjung. Danke. Mehr brauche ich einstweilen nicht zu wissen. Und das alles gestehen Sie mit der größten Seelenruhe? Keine Bange, mein lieber Herr Verteidiger. Wenn erst einmal das Verhör beginnt, werde ich auf der Hut sein. Unglücksmensch, was meinen Sie damit, wenn einmal erst das Verhör beginnt? Nun, hat es etwa schon begonnen? Er hat es nicht bemerkt. Fein. Meine Herren, verzeihen Sie, aber ich dachte mir, das Spiel feierlicher, würdiger, förmlicher mehr Gerichtssaal. Liebster Herr Traps, Ihr bestürztes Gesicht eben war nicht zu bezahlen. Unsere Art, Gericht zu halten, kommt Ihnen fremd und allzu munter vor, sehe ich. Doch, wertgeschätzter, wir 4 an diesem Tisch sind pensioniert und haben uns vom unnötigen Wust der Formeln, Protokolle, Schreibereien, Gesetze befreit. Und was für Kram sonst noch unsere Gerichtssäle belastet. Wir richten ohne Rücksicht auf die lumpigen Gesetzbücher und Paragraphen. Ohne Paragraphen. Großartige Idee. Meine Herren, ich gehe Luft schnappen, bevor es zum Hähnchen und zum Übrigen kommt. Ein kleines Gesundheitsspaziergänglein und eine Zigarette tut gut. Ich lade Herrn Traps ein, mich zu begleiten. Aber gerne, Herr Verteidiger. Treten wir durch die Veranda in die Nacht hinaus, die nun endlich hereingebrochen ist, warm und majestätisch. Meine dichterische Ader, mein Freund, geben Sie mir den Arm. Bitte sehr. Eine Zigarette. Danke. Mein Gott, war das ein Jux da drin? Lieber Freund, bevor wir zurückkehren und das Hähnchen in Angriff nehmen, lassen Sie mich ein ernstes Wort an Sie richten, das Sie beherzigen sollten. Sie sind mir sympathisch, junger Mann. Ich fühle zärtlich für Sie und ich will wie ein Vater zu Ihnen reden. Wir sind im schönsten Zuge, unseren Prozess in Bausch und Bogen zu verlieren. Pech, Pech. Aber seien Sie vorsichtig. Ja. Hier wittere ich einen Teich. Eine Steinbank. Setzen wir uns. Sterne spiegeln sich im Wasser. Kühle steigt auf. Die hat man nötig in dieser Sommernacht. Vom Dorfe her Handharmonika-Klänge. Auch ein Alphorn beginnt feierlich zu blasen. Der Kleinviehzüchterverband feiert. Hab ich gelacht. Ein gar zu komisches Gesellschaftsspiel eben. In der nächsten Sitzung der Schlaraffia muss dies unbedingt auch eingeführt werden. Nicht wahr? Man lebt auf. Hingesiecht bin ich, lieber Freund, wie ich meinen Rücktritt genommen hatte und plötzlich ohne Beschäftigung in diesem Dörfchen das Alter genießen sollte. Was ist denn hier los? Nichts. Nur der Föhn nicht zu spüren, das ist auch alles. Gesundes Klima, naja. Lächerlich ohne geistige Beschäftigung. Der Staatsanwalt lag im Sterben. Bei unserem Gastgeber vermutete man Magenkrebs. Das war das Resultat. Da kamen wir auf den Einfall, das Spiel einzuführen. Und hei, es wurde unser Gesundbrunnen. Die Hormone kamen wieder in Ordnung. Die Langeweile verschwand. Energie, Jugendlichkeit, Elastizität, Appetit stellten sich ein. Wir spielen das Spiel jeden Abend mit den Gästen des Richters, die unsere Angeklagten abgeben. Bald mit Hausierern, bald mit Ferienreisenden und vorgestern durften wir gar einen Parlamentarier zu 20 Jahren Zuchthaus verurteilen. Nur meine Kunst rettete ihn vor der Guillotine. Guillotine? Sie machen aber Witze. Wieso denn? Die Todesstrafe ist ja abgeschafft. In der staatlichen Justiz. Doch wir haben es hier mit einer privaten Justiz zu tun. Und führten sie wieder ein. Gerade die Möglichkeit der Todesstrafe macht unser Spiel so spannend. Da sollten Sie eigentlich auch einen Henker haben. Haben wir? Haben wir. Herrn Pille. Pille? Der immer fein sagt? Ja, er war einer der vortrefflichsten, tüchtigsten im Nachbarlande, nun auch pensioniert. Aber er ist noch immer in seiner Kunst auf dem Laufenden. Was haben Sie denn? Ich weiß nicht. Ich bin schon einer. Fürchtete mich plötzlich. Das ist ja Unsinn. Der Abend wäre ohne Henker weniger lustig und ergötzlich. Ich freue mich schon, das Abenteuer bald in der Schlaraffia zum Besten geben zu können, wohin man den Henker sicher auch einmal kommen lassen wird gegen ein kleines Honorar und Spesen. Ah! Hören Sie? Was ist denn jetzt wieder los? Das war doch ein Schrei. Ein Schrei? Im Haus. Ach, das war Tobi. Tobi? Tobias. Wer ist denn Tobias? Er hat seine Gattin vergiftet. Seine Gattin? Wir haben ihn deshalb vor 5 Jahren zum Tode verurteilt, aber dann zu lebenslänglichem Zuchthaus begnadigt. Er war unzurechnungsfähig. Vor 5 Jahren. Und er ist noch hier? Ja. Wenn wir keine anderen Gäste haben, spielt er die verschiedenen historischen Persönlichkeiten. Gestern eben war er Friedrich der Große. Er schläft in einem Zimmer für Lebenslängliche. Nur ist er etwas unruhig in den Nächten. Sonst eine ganz reizende Person. In einem Zimmer für Lebenslängliche? Ja, so nennen wir die Zimmer für jene Gäste, die wir zu lebenslänglichem Zuchthaus verurteilen. Wir haben für jede Art von Strafe ein Zimmer. Bin wieder reingefallen. Hab mich wieder gefürchtet. Das ist wirklich ein zu komisches Haus. Hören Sie, Herr Traps, Vertrauen gegen Vertrauen. Sie brachten doch Ihren Chef, diesen Herrn Gigax, um, nicht? Ich? Na, wenn er doch tot ist. Dafür kann ich doch nichts. Mein lieber junger Freund, ich begreife Ihre Bedenken. Von den Verbrechen sind die Morde am peinlichsten zu gestehen. Mir können Sie jedoch ruhig beichten. Ich kenne das Leben und habe für Sie vollstes Verständnis. Ich habe aber nichts zu gestehen. Aber, was heißt das wieder? Gestehen muss man, ob man will oder nicht. Und zu gestehen hat man immer was. Wohlan denn, lieber Freund, weder geziert noch gezaudert, sondern frisch von der Leber gesprochen. Wie brachten Sie Gygax um? Mein lieber Herr Verteidiger, der besondere Reiz dieses Spiels besteht anscheinend darin, wenn ich als Anfänger und ganz unmaßgeblich meine Meinung äußern darf, dass einem dabei unheimlich und gruselig wird. Das Spiel droht in die Wirklichkeit umzukippen. Man fragt sich auf einmal, bin ich nun ein Verbrecher oder nicht? Hab ich den alten Gygax getötet oder nicht? Ganz durcheinander kommt man. Wie im Kino geht's zu. Das ist das Spannende. Darum Vertrauen gegen Vertrauen. Ich bin wirklich unschuldig am Tode des alten Gangsters. Na gut, unschuldig. Hoffen wir es. Kommen Sie, gehen wir wieder ins Haus, ins Speisezimmer, wo das Hähnchen schon serviert sein wird und der Chateau Pavie 1921 in den Gläsern dunkel funkelt. Ah, da sind Sie ja wieder. Endlich. Fein. Das Hähnchen ist großartig. Nach einem Geheimrezept Simons zubereitet. Knusprig. Setzen Sie sich, meine Herren. Wir schmatzen schon. Eine Frage, liebster und ehrenhaftester Angeklagter. Eine Frage. Sie erzählten uns vorhin, Herr Gygax sei an einer Herzgeschichte gestorben. Stimmt das wirklich? Wirklich, Herr Staatsanwalt. Hand aufs Herz? Aber ja. Haben Sie den Gygax nicht vielmehr vergiftet? Nein, nein, nichts dergleichen. Nun, sagen wir, erschossen. Auch nicht. Einen Autounfall arrangiert. Aufpassen, das ist eine Falle. Pech, Herr Staatsanwalt, ausgesprochen Pech. Gygax starb an einem Herzinfarkt. Und es war nicht einmal der erste, den er erlitt. Schon Jahre vorher erwischte es den alten Gauner. Ich wusste es schon damals, wenn er auch seine Krankheit sorgfältig geheim hielt. Sie wussten es schon damals? Ei, und von wem denn? Von seiner Frau? Von seiner Frau? Aufpassen, um Himmels Willen. Meine Herren, dieser Chateau Pavie 1921 übertrifft meine Erwartung. Ich bin schon beim vierten Glas. Doch damit das hohe Gericht nicht etwa glaubt, ich verheimliche was, will ich die Wahrheit sagen und bei der Wahrheit bleiben, auch wenn mich der Verteidiger mit seinem Aufgepasst umzischt. Prost! Prost! Prost! In einer so freundlichen und gemütlichen Gesellschaft braucht man sich doch nicht zu genieren. Da trägt man auch die Wahrheit, will ich meinen. Mit Frau Gygax nämlich hab ich etwas gehabt. Ah. Nun ja, der alte Gangster ist oft auf Reisen gewesen und hat sein junges, gut gebautes und leckeres Frauchen aufs Grausamste vernachlässigt. Da musste ich hin und wieder den Tröster abgeben, wie es eben so kommt und wie es der Lauf ist der Welt. Ein Geständnis! Fein. So ein Unverstand. Meine Herren, was gibt es da zu lachen? Er kommt nicht drauf. Herr Traps, sind Sie immer noch mit Frau Gygax befreundet? Achtung, das ist eine entscheidende Frage. Seit dem Tode Gygaxens habe ich das Frauchen nicht mehr besucht. Ich wollte die brave Witwe schließlich nicht in Verruf bringen. Reingefallen, natürlich. Es kommt zum Todesurteil. Käse, meine Herren, Käse. Reingefallen? Meine Herren, wieso denn? Es geht hart zu im Geschäftsleben, das gebe ich zu. Wie du mir, so ich dir. Wer da ein übertriebener Gentleman sein will, kommt um. Ich habe schließlich Familie. Ich verdiene Geld wie Heu. Doch ich schufte auch wie 10 Elefanten. Jeden Tag spule ich meine 600 Kilometer mit meinem Studebaker herunter. Was wollen Sie? Das Geschäftsleben ist nun einmal ein Ringkampf und das private Leben ein Karussell. Mal erliegt man einer Versuchung, mal nicht. Mal gibt's ein Ehebrüchlein, mal nicht. Das ist reine Glückssache. Da kann mir keiner was vorwerfen. Werden sehen, werden sehen. Meine Herren, zur Feier des Abends entkorken wir eine Flasche Chateau Margaux 1914. Der Zapfen ist noch ganz. Beriechen, bewundern wir ihn. Übergeben wir ihn feierlich Herrn Traps zum Andenken an die wunderschönen Stunden, die wir in seiner Gegenwart verleben. Kosten wir den Wein. Wundervoll. Nein. Meine Herren, das Verhör unseres lieben Angeklagten wäre abgeschlossen. Ich fordere den Staatsanwalt auf, sein Anklagerädchen zu halten. Nun gut, Herr Traps, hören wir uns diese Anklagerede an. Sie werden staunen, was Sie sich mit Ihren unvorsichtigen Antworten alles angerichtet haben. Aber verlieren Sie nur nicht den Kopf dabei. Ich werde Ihnen schon aus der Patsche helfen. Kopf hoch, Konzentration ist vonnöten, innere Sammlung. Es ist still draußen. Nur vom Dorfe her noch Männergesang. Im schönsten Wiesengrunde. Das soll uns nicht stören. Der Herr Staatsanwalt hat das Wort. Liebe Freunde, das Vergnügliche unseres Herrenabends, das Gelungene ist wohl, dass wir einem Mord auf die Spur gekommen sind. So raffiniert angelegt, dass er unserer staatlichen Justiz natürlicherweise mit Glanz entgangen ist. Einen Mord? Na, hören Sie mal. Ach so. Ein wunderbarer Witz. Jetzt begreife ich die Geschichte. Man will mir einreden, ich hätte einen Mord begangen. Nein, meine Herren, damit haben Sie bei mir keinen Erfolg. Diesen Mord gilt es nun zu beweisen. Umso mehr, als sich der Angeklagte noch für unschuldig hält. Eines darf jedoch gesagt werden. Es ist ein freudiges Ereignis, die Entdeckung eines Mordes, das unsere Herzen hochschlagen lässt, uns vor neue Aufgaben, Entscheidungen, Pflichten stellt. Und so darf ich denn vor allem unserem lieben und verehrten Täter gratulieren. Ist es doch ohne Täter nicht gut möglich, einen Mord zu entdecken, Gerechtigkeit walten zu lassen. Auf ein besonderes Wohl, denn dem bescheidenen Alfredo Traps, den ein wohlmeinendes Geschick in unsere Mitte brachte. Alfredo Traps, lebe hoch! Alfredo Traps, lebe hoch! Meine Herren, die Liebe, mit der Sie mich feiern, rührt mich. Ich schäme mich meiner Tränen nicht. Es ist der schönste Abend meines Lebens. Auch ich habe Tränen in den Augen. Staatsanwalt! Lieber Freund. Angeklagter, lieber Traps. Sagen wir du zueinander. Ich heiße Kurt. Auf dein Wohl, Alfredo. Auf dein Wohl, Kurt. Ach, ich denke mit Grauen an die Zeit zurück, da wir im Dienste des Staates ein trübes Handwerk verrichten mussten. Wie hat sich doch alles geändert? Hetzten wir einst von Fall zu Fall, referieren wir jetzt mit Muße, Gemütlichkeit, Fröhlichkeit, lernen den Angeklagten lieben. Seine Sympathie schlägt uns entgegen. Verbrüderung hüben und drüben. Und das ist gut so. Denn die Gerechtigkeit, liebe Freunde, ist etwas Heiteres, Beschwingtes und nicht etwas Fürchterliches, Schreckenverbreitendes, wie es die öffentliche Justiz geworden ist. Es lebe die Gerechtigkeit! Es lebe die Gerechtigkeit! Lass mich denn nach diesem Trinkspruch die Tat würdigen. Ich glaube, das rechte Wort getroffen zu haben. Will doch meine Anklagerede nicht eine Schreckensrede sein, die unseren Freund genieren könnte, sondern eine Würdigung, die ihm sein Verbrechen aufweist, aufblühen lässt, zu Bewusstsein bringt. Nur auf dem reinen Sockel der Erkenntnis ist es möglich, das fugenlose Monument der Gerechtigkeit zu errichten. Wie im Märchen. Einfach wie im Märchen.

Und trotzdem erzähltest du von deiner Liebe zur Frau Gigax. Bestand da nicht von vornherein eine gewisse Gefahr, dass der alte Gigax von allem erfahren würde? Ich mache Herrn Traps darauf aufmerksam, dass diese Frage nicht beantwortet werden muss. Herr Richter? Natürlich braucht dies Traps nicht. Aber meine Herren, diese Frage ist doch ganz harmlos. Es konnte mir doch gleichgültig sein, ob Gigax davon erführe oder nicht. Der alte Gangster handelte mir gegenüber derart rücksichtslos, dass ich nun wirklich nicht den Rücksichtsvollen spielen musste. Ein Geständnis, ein wunderschönes Geständnis. Ein Geständnis. Einfach zu dumm. Aber was haben Sie denn, meine Herren? Sie tanzen ja wie wild im Zimmer herum. Meine Herren, gestatten Sie mir, dass ich vor Vergnügen auf den Stuhl klettere, um erhöht meine Rede fortzusetzen. Der Fall ist deutlich. Die letzte Gewissheit gegeben. Betrachten wir nun den verehrten Mörder. Noch im Kriege war er Hausierer gewesen. Nicht einmal das. Ohne Patent. Ein Vagabund mit illegitimer Textilware, stellen wir uns vor. Ein kleiner Schwarzhändler. Und nun hatte er sich verbessert, in ein Geschäft eingenistet. Doch wer ruht auf dem Aste aus, der endlich erklettert ist, wenn über ihm, dem Gipfel zu, poetisch gesagt, sich weitere Äste mit noch besseren Früchten zeigen. Zwar verdiente er gut, flitzte von Textilgeschäft zu Textilgeschäft. Der Citroën war nicht schlecht. Doch unser lieber Freund Alfredo sah links und rechts neue Modelle auftauchen, vorbeisausen, ihm entgegenrasen und ihn überholen. Der Wohlstand stieg im Land. Wer wollte da nicht mittun? Genau so war es, genau so. Das gebe ich zu. Das war leichter beschlossen als getan. Sein Chef ließ ihn nicht hochkommen. Bösartig, zäh, nützte er ihn aus, gab ihm Vorschüsse auf neue Bindungen, wusste ihn immer unbarmherziger zu fesseln. Richtig. Sie ahnen nicht, meine Herren, wie ich vom alten Gangster in die Zange genommen wurde. Da musste aufs Ganze gegangen werden. Und wie? Unser lieber Freund Alfredo ging zuerst geschäftlich vor. Wir können uns ungefähr ein Bild machen, wie. Überlegen wir seine Natur, seinen Charakter. Er setzte sich heimlich mit den Lieferanten seines Chefs in Verbindung, sondierte, versprach bessere Bedingungen, stiftete Verwirrung, unterredete sich mit anderen Textilreisenden, schloss Bündnisse und gleichzeitig Gegenbündnisse. Was wollen Sie denn eigentlich, meine Herren? Das ist doch üblich. Doch, dann kam er auf die Idee, noch einen anderen Weg einzuschlagen. Einen anderen Weg? Er begann mit dem leckeren Frauenzimmerchen der Frau Gigax ein Verhältnis. Wie kam er dazu? Fein. Vielleicht war es einmal spät abends, können wir uns denken. Richtig. Vielleicht im Winter, so um 6 herum, wie die Stadt schön nächtlich war, mit goldenen Straßenlaternen, mit erleuchteten Schaufenstern und Kinos und grünen und gelben Leuchtreklamen überall. Gemütlich, wollüstig, verlockend. Getroffen. Er war mit dem Citroën über die glitschigen Straßen nach dem Villenviertel gefahren, wo sein Chef wohnte. Ja, Villenviertel. Eine Mappe unter dem Arm, Aufträge, Stoffmuster. Eine wichtige Entscheidung war zu fällen. Doch befand sich Gigaxens Limousine nicht an ihrem gewohnten Platz am Trottoirrand. Trotzdem ging er durch den dunklen Park, läutete. Frau Gigax öffnete. Ihr Gatte käme heute nicht nach Hause und das Dienstmädchen sei ausgegangen. Trotzdem solle doch Traps einen Aperitif nehmen. Sie lade ihn herzlich ein. Das ist ja verhext, wie du das alles weißt, Kurtchen. Übung. Die Schicksale spielen sich alle gleich ab. Sie saßen im Salon beieinander. Es war nicht einmal eine Verführung, weder von Seiten Trapsens noch von jener der Frau. Es war eine Gelegenheit, die er ausnützte. Sie war allein und langweilte sich, dachte an nichts Besonderes, war froh, mit jemandem zu sprechen. Die Wohnung angenehm warm. Sie war im Abendkleid, stellen wir uns vor, oder noch besser, in einem Bademantel mit bunten Blumen. Fein. Und wie Traps neben ihr saß und ihren weißen Hals sah. Und wie sie plauderte,

Nein. Da haben wir das Unglück. Wieder einmal ein Angeklagter zusammengebrochen. Wieder einmal gesteht einer. Da soll ich Verteidiger sein. Halten wir uns an die Schönheit der Stunde, an die Erhabenheit der Natur vor den Fenstern. Die Buchen rauschen. 2 Uhr nachts. Das Fest im Bären verstummt. Nur noch das Schlusslied trägt uns der Wind herüber. Unser Leben gleicht der Reise. Der Verteidiger hat das Wort. Meine Herren, ich habe mit Vergnügen der erfindungsreichen Rede zugehört, die unser Staatsanwalt eben hielt. Gewiss, der alte Gangster Gigax ist tot. Mein Klient hatte schwer unter ihm zu leiden, steigerte sich auch in eine wahre Animosität gegen ihn hinein, versuchte ihn zu stürzen. Wer will das bestreiten? Wo kommt das nicht vor? Fantastisch nur, diesen Tod eines herzkranken Geschäftsmannes als Mord hinzustellen. Aber ich habe doch gemordet. Im Gegensatz zum Angeklagten halte ich den Angeklagten für unschuldig. Ja, nicht zur Schuld fähig. Aber ich bin doch schuldig. Traps ist ein Beispiel für viele. Wenn ich ihn für schuldunfähig bezeichne, so will ich damit nicht behaupten, dass er schuldlos sei. Im Gegenteil. Er ist vielmehr verstrickt in alle möglichen Arten von Schuld. Er ehebrüchelt, schwindelt sich durchs Leben mit einer gewissen Bösartigkeit bisweilen. Aber nicht etwa so, dass sein Leben nur aus Ehebruch und Schwindelei bestände. Nein, es hat auch seine positiven Seiten, durchaus seine Tugenden. Er ist fleißig, hartnäckig, ein treuer Freund seiner Freunde, versucht seinen Kindern eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Er ist staatspolitisch zuverlässig, ein Ehrenmann, nimmt alles nur in allem. Nur ist er von Unkorrektem wie angesäuert, leicht verdorben, wie dies eben bei manchem Durchschnittsleben der Fall ist, der Fall sein muss. Doch gerade deshalb wieder ist er zur großen, reinen, stolzen Schuld, zur entschlossenen Tat, zum eindeutigen Verbrechen nicht fähig. Meine Herren, ich protestiere. Was ist nun geschehen? Dieser Durchschnittsmensch fällt gänzlich unvorbereitet einem raffinierten Staatsanwalt in die Hände. Sein instinktives Walten und Schalten in der Textilbranche, sein Privatleben, all die Abenteuer eines Daseins, das sich aus Geschäftsreisen, aus dem Kampf um den Brotkorb und aus mehr oder weniger harmlosen Vergnügungen zusammensetzt, werden nun durchleuchtet, durchforscht, seziert. Unzusammenhängende Tatsachen werden zusammengeknüpft. Ein logischer Plan wird in das Ganze gebracht. Vorfälle als Ursachen von Handlungen dargestellt, die auch gut hätten anders geschehen können. Zufall wird in Absicht, Gedankenlosigkeit in Vorsatz verdreht. Und schließlich entspringt dem Verhör ein Mörder, wie dem Zylinder des Zauberers ein Kaninchen. Das ist nicht wahr. Gehen wir nur auf den wichtigsten Punkt dieses trickreichen Verhörs ein und wir erkennen auf der Stelle den sinnreichen Mechanismus. Die Fallen, die Traps gestellt wurden und in die er auch prompt hereinfiel. Alfredo soll dem sauberen Geschäftsfreund des Verstorbenen seinen Ehebruch nur erzählt haben, um mit dieser Nachricht den alten Gigax zu töten. Der Unsinn dieser Annahme wird nur durch den Unsinn übertroffen, dass unser guter Traps ihr zustimmen konnte. Denn weil Alfredo in Wirklichkeit nur absichtslos beim Geschäftsfreund geplappert hatte, wohl um mit seinem Erfolg bei Frauen zu renommieren, schämt er sich nun, bei der Wahrheit zu bleiben, da ihm der Staatsanwalt einredete, er sei ein Mann von besonderer Geisteskraft, der eben unmöglich nur so daherschwatzen könne. So gab der Angeklagte denn eine Antwort, die ihn belasten musste. Und so ist auch das eigentliche Geständnis zustande gekommen. Nicht die Wahrheit an sich stellt es dar, sondern eine fingierte Wahrheit. Sinnlos in ihrem Verhältnis zur Wirklichkeit. Traps war verwirrt, wusste weder ein noch aus. Alles kam ihm unsinnig vor. Und trotzdem wusste er nichts mehr zu entgegnen. Er sah sich hilflos in den Netzen des Staatsanwalts verstrickt. Als ihn der mit einem Male einflüsterte, er sei kein gewöhnlicher, sondern ein außerordentlicher Mörder. Was unserem Alfredo gleich zu imponieren begann. Denn wer ist nicht gern ein Genie, der Verbrecher des Jahrhunderts? Alfredo Traps ist in Wirklichkeit nicht ein psychologischer Mörder, sondern ein psychologisches Opfer unseres Staatsanwalts. Das ist eine pure Verleumdung. Betrachten wir den Fall Gigax nüchtern, objektiv. Ohne den Mystifikationen des Staatsanwalts zu erliegen, kommen wir zum Resultat, dass der alte Gangster seinen Tod im Wesentlichen sich selber zu verdanken hat, seinem unordentlichen Leben, seiner Konstitution. Was die Managerkrankheit bedeutet, wissen wir zur Genüge. Unrast, Lärm, zerrüttete Ehe und Nerven. Dies gilt es nun zu beweisen. Ich will meinem Klienten eine bestimmte Frage stellen. Angeklagter, wie war denn das Wetter an jenem Abend, als Gigax starb? Wetter? Föhnsturm, Herr Verteidiger. Viele Bäume wurden entwurzelt. Sehr schön. Damit dürfte wohl auch der äußere Anlass gegeben sein, der zum Tode führte. Häufen sich doch erfahrungsgemäß bei starkem Föhn die Herzinfarkte, Kollapse, Embolien. Darum geht es doch nicht. Es geht doch um meinen Mord. Nur darum geht es, lieber Herr Traps. Es handelt sich eindeutig um einen bloßen Unglücksfall. Natürlich hat mein Klient rücksichtslos gehandelt. Doch er ist nun eben den Gesetzen des Geschäftslebens unterworfen. Natürlich hat er oft seinen Chef töten wollen. Was denken wir nicht alles? Was tun wir nicht alles in Gedanken? Aber eben nur in Gedanken. Eine Tat außerhalb dieser Gedanken ist nicht vorhanden, nicht feststellbar. Es ist absurd, dies anzunehmen, noch absurder, wenn sich mein Klient nun selber einbildet, einen Mord begangen zu haben. Er hat gleichsam zu seiner Autopanne noch eine zweite, eine geistige Panne erlitten. Und somit beantrage ich für Alfredo Traps den Freispruch. Meine Herren, Herr Richter, ich habe eine Erklärung abzugeben. Der Angeklagte hat das Wort. Ich habe die ungeheuerliche Rede meines Verteidigers mit Entrüstung vernommen. Diejenige des Staatsanwalts mit tiefster Erschütterung. Zur Rede des Verteidigers möchte ich mich nicht äußern. Sie stellt eine einzige Verleumdung dar. Zur Rede des Staatsanwalts sind einige leise Berichtigungen am Platz. So hat mich Frau Gigax nicht in einem Bademantel empfangen, sondern in einem dunkelroten Kimono. Fein. Auch hat der Infarkt Herrn Gigax nicht im Korridor getroffen, sondern in seinem Lagerhaus. Noch eine Einlieferung ins Spital, dann tot unter dem Sauerstoffzelt. Doch dies ist, wie gesagt, unwesentlich. Ich bin ein Mörder. Ich wusste es nicht, wie ich dieses Haus betrat. Wollte es wohl nicht wissen. Nun weiß ich es. Ich bin schuldig. Ich habe bewusst getötet. Das ist mir klar geworden. Auf eine außergewöhnliche Weise. Damit meine innig geliebte Familie das Elend nicht durchmachen müsse, das ich in meiner Jugend durchgemacht habe. Deshalb habe ich den Mord des Jahrhunderts begangen. Ich bitte das Gericht um sein Urteil. Sie stehen vor einem Privatgericht, Alfredo Traps. Es ist daher in diesem feierlichen Momente meine Pflicht als Richter, an Sie die Frage zu richten, ob Sie das Urteil unserer Institution auch anerkennen. Ich nehme das Urteil an. Schön. Sie anerkennen unser Gericht. Ich erhebe mein Glas, gefüllt mit goldbraunem Cognac aus dem Jahre 1893. Was bist du für ein Mensch, Alfredo Traps, zufällig an unserer Tafelrunde gestrandet? Bist du ein genialer Verbrecher? Der Mörder unseres Jahrhunderts? Wie uns der Staatsanwalt glauben machen will? Das scheint mir, ist durchaus nicht bewiesen. Du warst einfach seinem Verhör nicht gewachsen. Da hat der Verteidiger recht. Und wer hielt dir auch einem solchen Verhör stand, das aufdeckt, was unbewusst in der menschlichen Brust vor sich geht? Doch wohl am wenigsten du, der sich so wenig kennt. Bist du unschuldig, wie der Verteidiger behauptet? Auch dies scheint mir nicht der Fall. Du hast gemordet. Nicht mit einer Waffe oder mit teuflischem Vorsatz, nein, sondern allein dadurch, dass du dir die Gedankenlosigkeit der Welt zu eigen machtest, in der du lebst. Du hast getötet, nicht deiner Familie zuliebe, sondern allein deshalb, weil es dir das Natürlichste war, jemand an die Wand zu drücken, rücksichtslos vorzugehen, geschehe, was da wolle. In der Welt, die du mit deinem Studebaker durchsausest, wäre dir nichts geschehen. Aber nun bist du zu uns gekommen, in unsere stille, weiße Villa, zu vier alten Männern, die in deine Welt hineingeleuchtet haben mit dem reinen Strahl der Gerechtigkeit. Sie trägt seltsame Züge, unsere Gerechtigkeit. Ich weiß, ich weiß. Sie grinst aus vier verwitterten Gesichtern, spiegelt sich im Monokel eines greisen Staatsanwalts, im Zwicker eines dichterischen Verteidigers, kichert aus dem zahnlosen Munde eines betrunkenen, schon etwas lallenden Richters, leuchtet rot auf der Glatze eines dicken, abgedankten Henkers. Es ist eine groteske, schrullige, pensionierte Gerechtigkeit, aber auch als solche eben die Gerechtigkeit, in deren Namen ich nun, mein armer, lieber Alfredo, dich zum Tode verurteile, obgleich ich weiß, dass dies ziemlich sinnlos ist, denn deinesgleichen wird nie aussterben. Hohes Gericht, ich danke. Doch weil ich zweifle, ob dir das wirklich Verbrecherische deines Tuns auch bewusst ist und bei uns die Todesstrafe nur dem Geläuterten zukommt, begnadige ich dich zu lebenslänglichem Zuchthaus, wie ich auch den Tobias begnadigt habe. Meine Herren, ich verlange keine Gnade. Ich fordere meine Strafe. Nun gut, wie Sie wünschen. Henker? Führe Herrn Traps in das Zimmer für die zum Tode Verurteilten. Fein. Ein schöner Abend, ein lustiger Abend, ein göttlicher Abend. Haben gut gespielt. Ich habe einfach eine Pechsträhne. Unsere Arbeit wäre erledigt. Nun hat unser lieber Pille seines Amtes zu walten. Ist aber auch höchste Zeit. Der Morgen steht in den Fenstern mit seinem steinernen Licht. Und die ersten Vögelchen zwitschern. Fein. Kommen Sie, Herr Traps. Ich komme. Fein. Die Treppe. Ich gebe Ihnen den Arm. Danke schön. Fein. Die Rede des Richters war schäbig. Bin schwer enttäuscht. Bewies keinen Sinn für Größe. Was will man? Dämonische Menschen werden eben verkannt. Dafür war die Rede von Kurt hinreißend. Der hat mich begriffen. Fein. Sie, Herr Pille, Sie haben wohl schon, ich meine, Sie haben wohl schon viele Menschen zum Tode geführt. Aber ja, mit meiner Praxis. Verstehe. Fein. Achtung! Jetzt sind Sie gestolpert. Hebe Sie auf. Dankeschön. Ich sage Ihnen, manchmal haben die Leute Angst gehabt, konnten kaum mehr gehen. Wer den Mut hat zu töten, muss auch den Mut haben zu sterben. Das Schicksal kennt kein Pardon. Man muss ihm ins Auge blicken. Jeder Napoleon fand sein Helena. Sind aber gebildet. Abendschule, eiserner Fleiß. Was ist denn das für ein merkwürdiges Ding an der Wand? Eine Daumenschraube. Eine Daumenschraube? Fein, nicht? Das ist doch ein Folterinstrument. Antik. Das Haus ist voll von diesen Dingen. Herr Werge sammelt sie. Und dieser Schragen? Aus der Renaissance, um die Knochen zu brechen. Dort ist ihr Zimmer für die zum Tode Verurteilten. Neben dem für die zu lebenslänglichem Zuchthaus Verurteilten. Hören Sie? Nur der Tobi schläft unruhig. Und jetzt ein Stöhnen. Der Parlamentarier von vorgestern schläft immer noch seinen Riesenrausch aus. Sie brauchen sich nicht zu verstellen, Herr Pille. Wirklich nicht. Ich verstehe nun dieses Haus. Ruhe, Ruhe. Gleich geht alles vorüber. Treten Sie ein. Fließendes Wasser, ein breites Bett, fein. Das ist alles nicht mehr nötig. Was ist denn dies für eine Staffelei? Staffelei? Das ist doch die Guillotine, gehört auch zur Sammlung. Die Guillotine? Fein, fühlen Sie mal, Eichenholz. Ziehe nun das Fallbeil hoch. Scharf geschliffen. So, nun ist sie parat. Ging aber schwer. Parat. Fein. Ziehen Sie den Rock aus. Verstehe. Das muss ja sein. So stirbt ein Held. Allein. Einsam. In einer weißen Villa. Helfe Ihnen. Nun öffnen wir den Kragen. Danke. Ich kann es schon selber. Sie zittern ja. Kein Spaß, das Ganze. So im Angesicht der Unendlichkeit. Aber Sie sind mein Zeuge. Bewahre Haltung. Eiserne Haltung. Habe schließlich ganze Arbeit geleistet. Den Mord des Jahrhunderts. Klar. Haltung. Nur Haltung. Fein. So, jetzt ist der Kragen offen. Ich habe nichts mehr zu sagen. Ich bin schließlich auch nur ein Mensch. Mit Angst. Mit tierischer Angst. Machen Sie schnell. Fein. Ich bin bereit. Schnell, mein Gott, nur schnell. Und die Schuhe? Die Schuhe. Wollen Sie denn nicht die Schuhe ausziehen? Das ist doch nicht nötig. Na, hören Sie mal, Sie sind aber ein feiner Herr. Wollen Sie denn mit den Schuhen ins Bett? Ins Bett? Wollen Sie denn nicht schlafen? Schlafen? Fein. So, nun legen Sie sich mal hin. Aber... So, nun decke ich Sie zu. Aber ich... Fein. Aber ich bin doch ein Mörder, Herr Pille. Ich muss doch hingerichtet werden. Herr Pille, ich muss doch... Nun ist er gegangen. Hat das Licht ausgelöscht. Ich bin doch ein Mörder. Ich bin doch ein... Ich bin doch müde. Müde. Müde. Herr Traps, wachen Sie auf! Der Garagist ist mit Ihrem Wagen da. Wagen? 9 Uhr? Um Gottes Willen, mein Geschäft. Muss einen zusammengetrunken haben letzte Nacht. Die Schuhe. Wo sind denn die Schuhe? Und den Kragen. Nun, den Rock hängt an der Staffelei. Da sind Sie ja schon angezogen, Herr Traps. Herr Werge lässt sich entschuldigen. Wollen Sie nicht frühstücken? Keine Zeit. Der Parlamentarier sitzt schon im Speisezimmer. Muss weiter, bin verspätet. Auf Wiedersehen. Vielen Dank für die Gastfreundschaft. War spaßig. Nun nichts wie los durch den Garten. Über die Kieswege? Gestatten Sie, dass ich Ihnen die Gartentüre öffne? Wer sind denn Sie? Ich bin der Tobias, mein Herr. Man nennt mich auch Toppi. Besorge Herrn Werges Garten. Ein Trinkgeldchen? Da, haben Sie. Dankeschön, Dankeschön dem Herrn. Ach, da sind Sie ja. Der Wagen in Ordnung? Fehler in der Kupplung. Rechnung. Hier. 20,50, so teuer? Ja. Da, und nun ans Steuer. Auf Wiedersehen, der Herr. Muss komisches Zeug zusammengeredet haben letzte Nacht. Was war denn eigentlich los? Sowas wie eine Gerichtsverhandlung. Bildete mir ein, einen Mord begangen zu haben. So ein Unsinn. Ausgerechnet ich. Kann ja keinem Tierchen was zuleide tun. Auf was die Leute kommen, wenn sie pensioniert sind. Na, vorbei. Habe andere Sorgen, wenn man so mitten im Geschäftsleben steht. Dieser Wildholz. Rieche den Braten. 5% will der mir abknöpfen. 5%? Na, dem werde ich's zeigen. Rücksichtslos gehe ich nun vor. Rücksichtslos. Dem drehe ich den Hals um. Unnachsichtlich. Unnachsichtlich.